Kundgabe 202. Empfangen durch Bertha Dudde am 26.11.1937. Dämonen gehen durch das Weltall. Gebet. Dämonen gehen durch das Weltall. Überall reizen sie die Menschen, sich aufzulehnen gegen die Gebote Gottes. Und überall wird ihnen Einhalt geboten werden dort, wo der Vater um Hilfe angefleht wird. Es ist ein weises Gesetz, dass der Herr regiert die Welt, dass diesen Dämonen der Wille des Schöpfers entgegengesetzt wird zu allen Zeiten. Auf sich gestellt würde der Mensch diesen unterliegen, wenn nicht der Herr Erbarmen hätte mit der tiefen Not, die den Erdenmenschen umfängt. Und so wendet euch nur ihm zu, auf dass er euch helfe. Es wird in Ewigkeit die Erde im Gebet verharren müssen, will sie sich lösen von der Gewalt der finsteren Mächte. Und brauchet ihr euch Sorgen, wo euch durch das Gebet Hilfe wird aus aller Not? Nie hat der Vater euch Einhalt geboten im Gebet. Unermesslich könnet ihr dadurch an Gnade schöpfen. Dieses Mittel steht euch immer und jederzeit zu Gebot. Deshalb nützet es zu eurem Segen und flehet den Vater an, aus tiefstem Herzen um Erlösung von den Mächten der Finsternis. Es liegt allein nur an euch, wenn ihr schwer kämpfen müsst, sofern ihr nicht das Gebet beachtet und euch dem Vater nicht anvertraut in euren Nöten. Seine Liebe und Güte lässet der Herr allen zuteil werden, und darum bemüht euch alle um seine Gnade. So lebst du nun in froher Erwartung, was dir ein jeder Tag an Lehren bringt, und bereicherst dein Wissen um geistige Dinge fort und fort. Hege immer den Wunsch zu empfangen das Wort Gottes, und es wird deinem Wunsch entsprochen werden von unserer Seite. Willst du jedoch in der Gnade des Herrn verbleiben, so gib ihm stets dein Herz zu eigen und unterwirf dich seinem Willen. Was seine Liebe dir bereitet, musst du annehmen in Ergebung aus seiner Hand. Denn einst werden alle Schmerzen und Leiden dir zur Auferstehung des Geistes verhelfen. Und loben wirst du Gottes Weisheit in Ewigkeit. Amen.